Zum 53. Jahrestag der Aufnahme der Arbeit von Genossen Kim Jong-il im Zirkel der Partei der Arbeit Koreas fanden in Russland, Rumänien, Angola, Tansania und Mexiko Vorträge, in Deutschland, Nigeria, Algerien und Südafrika Filmvorführungen und Bücher- und Fotoausstellungen der DEVRK statt. In den Ausstellungshallen waren die Fotos über die unvergänglichen Verdienste von Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un zu sehen. Ausgestellt waren die Bücher und Fotos über die stolzen Erfolge der Armee und des Volkes der DEVRK beim Aufbau eines starken sozialistischen Staates. Bei Filmaufführungen wurden die koreanischen Filme wie die ewigen Schätze zur Lobpreisung der Sonne und die Kinderklinik Ongnu gezeigt. An den Veranstaltungen nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in diesen Ländern teil.